Kapitel 4 Thomas. Ein Sonntagnachmittag im Juni. Kein Mensch ist zu sehen. Der Parkplatz ist leer. Michael steht mit Thomas vor der Haustür. Mensch, Micky, was machst du denn die ganze Zeit? Wir sehen uns ja seit Wochen nicht mehr, sagt Thomas. Ja, sorry, hatte viel zu tun, antwortet Michael. Du weißt doch, die Band. Wir wollen im September bei einem Konzert auftreten und proben fast jeden Tag. Und dann musste ich auch für die Schule lernen. Nicht viel, aber Zeit kostet es auch. Du hast jetzt neue Freunde, so Typen vom Gymnasium, wie? Du hast auch neue Freunde. Hinten am Parkplatz kommen gerade drei Jungen mit Motorrädern angefahren. Sie bleiben stehen und rufen Thomas. Ja, erklärt Thomas. Das sind Fred und seine Kumpel. Willst du nicht mitkommen? Was macht ihr denn? Weiß noch nicht. Sonntags fahren wir meistens zum Stadion. Da gibt's Zoff. Da machen wir mit. Heute spielt Hertha gegen Rostock. Zoff am Stadion? Nichts für mich. Mach doch, was du willst. Thomas ist böse. Treffen wir uns morgen Abend? Fragt Michael. Weiß nicht. Ich ruf dich dann an, antwortet Thomas. Er geht zu den drei Jungen und setzt sich zu einem von ihnen aufs Motorrad. Michael geht nach Hause. Er spielt Gitarre und denkt an Thomas. Mehr als 10 Jahre lang sind sie Freunde gewesen. Und jetzt verstehen sie sich auf einmal nicht mehr. Michael ist traurig. Er möchte jetzt gern mit jemandem über all das sprechen. Und er weiß auch, mit wem er jetzt gern sprechen möchte. Mit Julia. Soll er sie anrufen? Die Nummer hat er. Wie die Nummern von Matthias und Patrick. Michael nimmt sein Handy in die Hand. Soll er? Warum nicht? Vielleicht ist sie gerade mit Matthias zusammen. Schon bei dem Gedanken wird er böse. Wenn Matthias da ist, sage ich einfach: Ja, was? Ja, ich sage, ich will mir eine neue Gitarre kaufen und frage sie nach einem Laden, der nicht so teuer ist. Michael gibt Julias Nummer ein. Sie antwortet sofort. Hallo, hier ist Michael. Michael, sagt sie. Sie scheint sich zu freuen. Störe ich? Ist Matthias da? Nein, warum? Willst du mit Matthias sprechen? Nein, nein, das nicht. Das heißt, ich wollte gern mit dir sprechen. Das ist ja nett. Warum treffen wir uns nicht einfach? Ich habe heute Nachmittag noch nichts vor. Treffen? Ein Treffen mit Julia? Michael glaubt zu träumen. 40 Minuten später stehen sie zusammen am Mehringdamm vor einem Café. Julia trinkt einen Cappuccino. Den trinkt sie am liebsten. Michael bestellt eine Cola. Er erzählt von seinem Freund Thomas. Julia kann ihn gut verstehen. Das kenne ich, sagt sie. Erst ist man jahrelang jeden Tag zusammen und dann, plopp, ist alles vorbei. Dann gehen sie auf der Hasenheide spazieren. Hier treten wir in 3 Monaten auf, sagt Julia. Aber sie sprechen nicht nur über die Band. Sie sprechen über Musik, über ihre Freunde, ihre Eltern, ihr Leben. Michael denkt: Julia ist nicht nur sehr hübsch, sie ist auch intelligent und nie langweilig. Julia denkt: Michael sieht nicht nur sehr gut aus, er ist auch intelligent und nie langweilig. Sie sagen natürlich nicht, was sie denken. Das tut man in solchen Situationen nicht. Michael bringt sie bis nach Hause. Also dann? Bis morgen und danke für den schönen Nachmittag, sagt Julia. Michael ist erst ein paar Meter gegangen, da steht Matthias vor ihm. Was machst du denn hier? Fragt Matthias. Nichts, ich war nur... Michael weiß nicht, was er sagen soll. Lass die Finger von Julia, sagt jetzt Matthias. Sie ist meine Freundin. Aber Matthias, es ist nicht so, wie du denkst, wir sind doch nur Freunde. Freunde, hm? Ja. Na gut. Ich glaube dir. Wir sind ja Freunde. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch oft seht. Schon klar, Also, bis morgen. Michael nimmt die U-Bahn und fährt allein nach Hause. Auf dem Parkplatz vor dem Haus trifft er Thomas. Fred und seine Freunde sind auch da. Thomas sitzt auf einem Motorrad. Das ist doch nicht deins, fragt Michael ironisch. Doch, das ist meins. Tolle Maschine, was? Naja, ich verstehe ja nichts von Motorrädern. Ist das schnell, das Ding? Verdammt schnell. Aber deine Mutter wollte doch nicht. Meine Mutter konnte so ein Motorrad gar nicht kaufen. Zu teuer. Ich habe es mir selbst gekauft. Selbst gekauft? Michael weiß, Thomas bekommt als Mechanikerlehrling nur 700 Euro im Monat. Und 400 muss er zu Hause abgeben. Woher hat Thomas das Geld? Thomas will jetzt schnell weg. Also tschüss dann. Wir müssen los. Michael sieht ihn mit seinen Freunden wegfahren. Er geht nach Hause und setzt sich in sein Zimmer. Er nimmt die Gitarre in die Hand und übt. Seine Musik. Sie wird täglich wichtiger für ihn. Aber heute kann er sich nicht konzentrieren. Er muss immer an Thomas denken. Wo hat er das Geld für das Motorrad her? Fragt er sich.